Nun aber zu unserem Thema. Also ich habe mit großem Interesse diese Ringvorlesungsprogramm mir angeschaut, das ja, wie ich gehört habe, aus studentischer Eigeninitiative resultiert, was besonders beachtlich ist. Und hier gibt es eine Trilogie oder drei Variationen zu einem und demselben Thema. Das sind nämlich die Vorträge der Kollegen Schweppenhäuser und Griegert, es wurde eben schon erwähnt, und mein eigener. Sie werden also manches schon wissen, falls Sie die Veranstaltung regelmäßig besuchen und vielleicht auch aufschlussreiche Differenzen und Nuancierungen finden. Ich spreche im Wesentlichen über Kritik, Ideologiekritik, was das denn so ist. Diejenigen, die Kollegen Schweppenhäuser gehört haben, werden Bekanntes finden und aktualisiere die Frage dann im Hinblick auf das unheilvolle Duo Antisemitismus und Xenophobie, wobei ich besonders aufschlussreich finde, das, was wir bisher aus dem jetzt 2 Jahre währenden Prozess gegen den sogenannten nationalsozialistischen Untergrund zu dieser Frage erfahren konnten. Nun, etwas zum Kritikbegriff zunächst. Nach der alten Bestimmung des Aristoteles ist Kritik einfach die Kunst, etwas zu beurteilen. Und das Beurteilen einer Sache oder eines Ereignisses besteht darin, dass man sie zunächst mit etwas, was ihr ähnlich zu sein scheint, vergleicht. Oder sie dem Ähnlichen probehalber gar subsumiert und sie dann in einem zweiten Schritt von dem nur Ähnlichen unterscheidet, also ihre Eigenart oder ihre Besonderheit erfasst. Sachen und Ereignisse werden von uns benannt, tragen Namen und an diesen hängt ihre Bedeutung. Die Klärung eines Sachverhalts ist immer auch eine Auseinandersetzung mit dessen verschiedenartigen Interpretationen. Darum ist die Erkenntniskritik immer auch eine Ideologiekritik. Der Ideologiekritik geht es zunächst vor allem um die Frage, welcher Sphäre das problematische Objekt oder das beunruhigende Ereignis, mit dem wir es zu tun haben, überhaupt angehört. Und zwar ganz elementar der Sphäre der Natur oder derjenigen der Geschichte. Unser Verhältnis zu Natürlichem ist ein ganz anderes als unser Verhältnis zu Geschichtlichem. Das Verhältnis zum jeweiligen Objekt der Erkenntnis entscheidet über das Interesse, das wir an ihm nehmen, und von diesem Interesse, wie von der Beschaffenheit des Objekts, ist die Wahl der Methoden abhängig, die zu seiner Erkenntnis taugen. Die heutige läufige Unterscheidung von Natur und Geschichte, also von Vorgefundenem und Gemachtem, der die Scheidung von Natur- und Geschichts- oder Geisteswissenschaften entspricht, hat sich im Zuge der modernen, Aufstieg und Krise der bürgerlichen Klasse illuminierenden Aufklärung entwickelt. Diese Aufklärung stellte das vormoderne Weltbild, die jahrhundertelang tradierten und damit geheiligten Vorstellungen über Mensch, Natur und Gesellschaft in Frage und revidierte sie im Interesse und aus der Perspektive der vereinzelten Klassenindividuen, die sich über Tauschakte auf expandierenden Märkten, also indirekt, vergesellschaften. Die Kritik galt, wie Sie wissen, zuerst der Überlieferung, nämlich der christlichen Theologie und der von ihr adoptierten aristotelischen Naturlehre. Sie richtete sich dann auf das menschliche Erkenntnisvermögen und das sprachlich gebundene Weltverständnis, also Kant, Hamann, Herder, und schließlich auf deren Rahmen die Gesellschaftsformation selbst. Francis Bacons im frühen 17. Jahrhundert formulierte These, die Wahrheit sei das Kind der Zeit, nicht der Autorität, enthielt das Programm der Aufklärung in Nutshe. Eine radikale Historisierung der Erkenntnis, nicht nur ihrer Objekte, sondern auch ihres Subjekts. Infolge von unvorhergesehenen Mutationen der Sozialverhältnisse und von neuen Techniken, deren Entwicklung in der Matrix dieser Sozialverhältnisse möglich und nötig ist, werden Rätselfragen, die einer bestimmten Epoche als unbeantwortbar galten, beantwortet und das, was den Menschen jener Epoche als eine letzte Gewissheit galt, wird ungewiss. So galt Aristoteles die Gleichsetzung höchst verschiedener Dinge im Warentausch als etwas eigentlich Unmögliches, weil sie, wie er schrieb, die wahre Natur der Dinge missachte. Nach mehr als 2 Jahrtausenden urteilte Marx, Aristoteles habe das, was verschiedenartige Waren kompatibel macht, die in ihnen aufgespeicherte abstrakte menschliche Arbeit, noch nicht fassen können, weil in der antik-athenischen Gesellschaft, einer Gesellschaft ohne freie Lohnarbeiter, der Warentausch noch nicht zum herrschenden gesellschaftlichen Verhältnis geworden war. Ein anderes Beispiel. Im 17. Jahrhundert verabschiedete Descartes die traditionelle Philosophie, indem er vorschlug, zunächst einmal alles in Zweifel zu ziehen. Unbezweifelbar schien ihm nur das Zweifeln selbst und darüber hinaus, dass er es sei, der zweifelnd denke. Weiterhin schien ihm im Übrigen gewiss, dass der vollkommene Gott nicht als einer gedacht werden könne, der uns täuscht. Darum müsse der menschlichen Vernunft eine Erkenntnis der Natur möglich sein. 100 Jahre später erschien dem Skeptiker David Hume das, worauf der Zweifler Descartes noch gebaut hatte, die personale Identität, als eine bloße Fiktion. Und nach wiederum einem Jahrhundert schrieb Nietzsche, es müsse jetzt besser gezweifelt werden, als Descartes es vermochte. Ich zitiere ihn, Nietzsche schreibt, es denkt, aber dass dies es, gerade jenes alte berühmte Ich sei, ist, milde geredet, nur eine Annahme, Fiktion, eine Behauptung, vor allem keine unmittelbare Gewissheit. Soweit das Zitat. So werden die vermeintlichen Gewissheiten einer Epoche im Fortgang der gesellschaftlichen Entwicklung und im Fortschritt der Philosophie ihrer Reflexionsform zu neuen Ungewissheiten. Sie büßen ihren Nimbus ein und wandern schließlich ins Museum der Geistesgeschichte. Dem Prozess fortschreitender Entwertung von Traditionsbeständen verfallen tendenziell, wie das Beispiel des Kartesianismus lehrt, auch die impliziten Voraussetzungen der Skepsis selber, sogenannte Dialektik der Aufklärung. Kants 1784 gegebene Antwort auf die Frage, was Aufklärung denn sei, beginnt mit dem berühmten Satz, es sei ja um den Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit zu tun. In der darauf folgenden Erläuterung heißt es bei Kant dann antiautoritär, nur Feigheit und Faulheit der Menschen hinderten sie, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen, sich aus der Gefolgschaft ihrer Vormünder zu lösen und endlich selbstmündig zu werden. Wer Kants Text heute liest, vermeint, sein Eröffnungssatz impliziere bereits auch die überfällige Verabschiedung einer Gesellschaftsformation, in der unermesslicher Reichtum an die Verelendung eines Fünftels der Erdbewohner gebunden ist, und die sich ohne ständige Kriege, Massaker und Pogrome nicht erhalten kann. Der erste Aufklärer, der gegen Descartes gewendet im frühen 18. Jahrhundert nachdrücklich auf die Geschichte als ausgezeichnete Domäne unserer Erkenntnis und Selbsterkenntnis verwies, war der Italiener Giambattista Vico. Er schrieb, wir könnten im Grunde nur das erkennen, was wir selbst gemacht haben und machen können. Dies aber sei eben nicht die Natur als Schöpfung, sondern die menschliche Geschichte. Bei dem Versuch, beide Sphären oder Aktionsfelder voneinander abzugrenzen, sie gegeneinander abzusetzen, ergeben sich aufschlussreiche Schwierigkeiten. Zum einen sind ja die Menschen selbst Teil der Natur, der sie sich als, wie Nietzsche schrieb, nicht festgestellte Tiere, also aufgrund ihrer luxurierenden Antriebe, entgegenstellen müssen. Zum anderen sind Menschen unmittelbar auf ihresgleichen, mittelbar aber auf die ihnen äußere Natur als auf ihre Existenzgrundlage verwiesen. Diese von ihnen vorgefundene Natur entspricht freilich so wenig ihren überbordenden, beständig expandierenden Bedürfnissen wie ihre eigene, die innere Natur, ihnen das Überleben garantiert. Lebensnot, der Wille zur Selbsterhaltung, treibt sie auf die Bahn einer unabsehbaren Veränderung der sie umgebenden Natur und ihrer selbst durch Arbeit. Die menschliche Gattung hat in ihrer Geschichte den Planeten besiedelt und zu einem ihren Bedürfnissen entsprechenden Habitat einer künstlichen Lebenswelt umgestaltet. Und sie hat im gleichen Zuge Lebensformen oder Institutionen entwickelt, die der Triebregulierung zwecks Arbeitsorganisation dienen. Habitat und Institutionen bilden unseren eigentlichen Lebensraum. Sie schützen vor der lebensbedrohlichen äußeren und inneren Natur, indem sie sie durch Arbeit und Sozialisation transformieren. Auch die in der Kette der Generationen und in der Abfolge verschiedener Gesellschaftsformen umgebildete Natur bewahrt ihren Naturkern. Hegel hat vorgeschlagen, die Transformierte die zweite Natur zu nennen, im Unterschied zu der ihr vorausliegenden, vorangehenden ersten Natur, in Gestalt von, wie man im 18. Jahrhundert noch unbefangen sagte, von Wilden und Wildnis. Die historisch erzeugte zweite Natur, unser Habitat, finden wir in der Gegenwart, in der jeweiligen Gegenwart vor, als wäre sie eine erste. Kultivierte Natur und institutionalisierte Sozialverhältnisse. Auch die eigene Natur, die im Lauf unserer Lebensgeschichte moralisch strukturiert wurde, begegnet uns als eine erste. Das heißt, erste und zweite Natur werden systematisch miteinander verwechselt. Produkten oder Institutionen der zweiten Natur wird fälschlich der Charakter der ersten zugeschrieben. Sie werden enthistorisiert, das heißt, sie gelten als vorgefunden und unabänderlich. Solche Fetischisierung der zweiten Natur beruht auf dem Vergessen ihrer Entstehungs- oder Erzeugungsgeschichte. Elemente der zweiten Natur, die solchermaßen als erste Natur imponieren, nennen wir Pseudonatürliche. Nietzsche, um ihn noch einmal zu zitieren, schrieb in der zweiten seiner unzeitgemäßen Betrachtungen, es gebe, Zitat, für die Kämpfenden, für die, welche sich der kritischen Historie zum Leben bedienen, einen merkwürdigen Trost. Nämlich zu wissen, dass auch jene erste Natur irgendwann einmal eine zweite Natur war, und dass jede siegende zweite Natur zu einer ersten wird. Das ist aus der zweiten seiner unzeitgemäßen Betrachtungen vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben. Die gesellschaftlichen oder moralischen Institutionen, deren Charakter ihnen rätselhaft bleibt, herrschen über die vergesellschafteten Individuen wie Naturgewalten. Sollen sie dieser Ohnmacht oder mit Kant Unmündigkeit sich entziehen, bedarf es der Lösung des Rätsels, das sie uns aufgeben, das heißt der Rekonstruktion der Entstehungsgeschichte der sozialgeschichtlich wie der lebensgeschichtlich konstituierten Institutionen. Also Privateigentum, Familie, Geld, Markt, Staat auf der einen, Abwehrmechanismen, Hysterien und Obsessionen auf der anderen Seite. Max Horkheimer, Jürgen Habermas und Karl Otto Apel haben, ähnlich wie vor ihnen schon Max Scheler, eine neue, an erkenntnisleitenden Interessen orientierte Einteilung der Wissenschaften vorgeschlagen. Die Naturwissenschaften sind demnach auf die Erweiterung der Naturbeherrschung programmiert. Scheler nannte als ihre Aufgabe die Erzeugung von Herrschaftswissen. Sie suchen nach Erklärungen und folgen als Objektwissenschaften einem technischen Erkenntnisinteresse. Die an der Vergegenwärtigung des tradierten Fundus von Welt- und Selbstauslegungen interessierten Geisteswissenschaften stellen Bildungswissen, wie Scheler das nannte, bereit. Das heißt, sie bedienen ein praktisches Interesse, nämlich das an verbesserter Verständigung oder Kommunikation. Schließlich gibt es einen dritten Typus von Wissenschaft, nämlich die Ideologiekritik, deren Gegenstand die verschiedenen Gestalten von Pseudonatur bilden und die sich abwechselnd sowohl des Erklärens als auch des Verstehens bedienen. Sie greifen dort, wo das Verstehen zunächst aussetzt, zu Erklärungen und versuchen dann, akzeptable Erklärungen in ein neues, vertieftes Selbstverständnis zu überführen. Soweit die Ideologiekritik sich als eine quasi Naturwissenschaft des Geschichts- und Lebenslaufs präsentiert, tut sie das entweder ironisch, wie bei Marx, oder provisorisch, wie bei Freud, eben weil die Menschen ihrer Praxis nicht bewusst sind. Sie hat es nicht mit Natur, sondern mit Pseudonatur zu tun. Ihr Interesse ist es, Menschen eine Revision sie bedrückender, obsolet gewordener Institutionen zu ermöglichen. Bei Habermas heißt das emanzipatorisches Erkenntnisinteresse, bei Scheler hieß das Erlösungswissen. Prototypen der Ideologiekritik sind die marxische Kritik der politischen Ökonomie und die freudsche Psychoanalyse. Beide wurzeln in der von Hegel und Schelling zu Beginn des 19. Jahrhunderts auf der Suche nach dem Sinn der Geschichte, in ihrem Fall speziell nach dem möglichen Sinn der Französischen Revolution, deren Zeitgenossen sie waren. Also, auf der Suche nach dem Sinn, sage ich in diesem etwas umständlichen Satz, begründeten sie die moderne Dialektik und beide wollen der Revision obsoleter Institutionen den Weg bereiten. Marx, der Schellings Hegel-Kritik ignorierte und von der Feuerbachschen profitierte, knüpfte bewusst an Hegel an. Freud, der über seine Feuerbach-Lektüre indirekt einen Zugang zur hegelschen Philosophie hatte, de facto. Die marxische Genealogie der bürgerlichen Gesellschaft und die freudsche Rekonstruktion der Kulturgeschichte der modernen Seele erhellen sich gegenseitig. Die strukturelle Verwandtschaft der beiden kritischen Theorien ermöglicht es, sich die eine mit Hilfe der anderen verständlich zu machen. Schelling hat es rückblickend auf die idealistische Bewegung als die eigentliche Aufgabe der nachkantischen Philosophie bezeichnet, das handelnde Subjekt in der gesellschaftlichen Substanz aufzusuchen, zu der es sich objektiviert und in der es sich vergisst. Bei diesem unter dem Namen Transzendentalsubjekt oder auch Weltgeist gesuchten virtuellen Subjekt, das bei Marx dann einfach Gesellschaft heißt, handelt es sich um die im historischen Prozess der Welt- und Selbstveränderung sich herausbildende Menschheit, die freilich ihrer selbst noch kaum bewusst und darum auch nicht mächtig ist. Bei dem gesuchten virtuellen Subjekt handelt es sich also um so etwas wie ein konkretes Abstraktum oder, wie Marx das mitunter nannte, um ein Gedankenkonkretum. Weder die Kapitalisten noch die Arbeiterklasse steuern den Wirtschaftsprozess. An ihrer Stelle regiert, in Anführungszeichen, ein Automaton, der sich selbst verwertende wird. Anknüpfend an Fichte postulierte Schelling, dass es sich bei der Hervorbringung und Erhaltung einer Gesellschaft, die ihre Produzenten, die zugleich ihre widerstrebenden Träger sind, nicht mehr als ihr eigenes und darum revidierbares Produkt erkennen, um ein bewusstloses Produzieren handeln müsse. Jahrzehnte später schrieb Engels, die Menschen machten ihre Geschichte zwar immer mit Bewusstsein, zumeist aber mit einem falschen. Die Verkennung des eigenen Produkts als einer fremden Macht, von der man abhängig ist, lasse sich nur in einem, Schelling, erinnerungsfördernden Dialog zwischen einem fragenden und einem antwortenden Ich aufheben, in dem die Entstehung des Nicht-Ichs, also der gesellschaftlichen Substanz oder Objektivität, schrittweise aufgedeckt oder rekonstruiert wird. Wahre Dialektik, Schelling, bestehe in eben dieser dialogischen Anamnesis. Wiedererinnerung. Ludwig Feuerbach wandte das Verfahren der kritisch-genealogischen Rekonstruktion auf die Hegelsche Philosophie selbst an und entwickelte daraus seine Religionskritik. Marx ging von der Kritik der Religion und der von seinen Zeitgenossen entwickelten Philosophien, Feuerbach, Bauer, Stirner und Sozialtheorien, Weitling, Proudhon, zur Kritik der Sozialökonomie über, zunächst anhand der Hegelschen Rechtsphilosophie oder Soziologie, dann anhand der ökonomischen Lehrmeinungen, also der Versuche, Struktur und Dynamik der sich entfaltenden kapitalistischen Gesellschaft zu begreifen. Seine kritische Geschichte der Theorien über den Mehrwert wurde in den Jahren 1862-63 geschrieben, also zwischen den Grundrissen und dem 1867 veröffentlichten ersten Band von Das Kapital. Er sah in den Mehrwert Marx, in den Mehrwerttheorien die entscheidende Vorarbeit zu einem geplanten, von ihm aber nie mehr geschriebenen, historisch-literarischen vierten Band des Kapitals. Sozialkritik ist eine Reaktion auf unerträglich gewordene gesellschaftliche Verhältnisse, auf deren Krise. Sie entsteht auf der Suche nach einem Ausweg. Um den zu finden, bedarf es des Rückgangs auf die strukturellen und aktuellen Bedingungen, die die Krise ermöglicht haben oder sie unvermeidlich machten. Zu den Voraussetzungen der kapitalistischen Wirtschaft gehört vor allem die Trennung der Produzenten von ihren Produktions- und Lebensmitteln, also die Bildung einer Klasse von freien Lohnarbeitern, die genötigt sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Wird diese unter günstigen Marktbedingungen mit sachlichen Produktionsmitteln kombiniert, erzeugt sie ein vom Kapitalisten angeeignetes, unbezahltes Mehrprodukt, das unter Bedingungen von Konkurrenz in Geldform als Mehrwert reinvestiert werden kann. Das Tauschverhältnis, nicht? Marx bezeichnet das als die Basisideologie der bürgerlichen Gesellschaft. Das Tauschverhältnis, die Fiktion, Arbeit werde unter Konkurrenzbedingungen gegen Lohn, ihre Reproduktionskosten getauscht, verhüllt den Beteiligten das Ausbeutungsverhältnis. Der kapitalistische Enteignungs- und Akkumulationsprozess, der vor ein paar Jahrhunderten in Westeuropa in Gang kam, hat längst auch die außereuropäische Welt erfasst. In den unterentwickelten Peripherieländern tritt deutlicher noch als in den von der Wirtschaftskrise erschütterten Zentren der kapitalistischen Entwicklung der Charakter dieser Wirtschaftsweise zutage. Ihre Daseinsform ist, wie Rosa Luxemburg vor 100 Jahren schrieb, die perennierende Katastrophe. Die Aufklärungsphilosophie des 17. und 18. Jahrhunderts reflektierte den längst schon vollzogenen Übergang der ökonomischen Macht von den Grundherren und ihren feudalen Gefolgschaften an die bewaffneten städtischen Klassen der Kaufleute und Handwerker samt ihrem plebejischen Anhang. Ideologiekritisch bereiteten die Aufklärer, also die Voltaire und Diderot, Helvetius und Rousseau, die Eroberung auch der politischen Macht durch die Bourgeoisklasse vor. Marx antizipierte seit den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts einen neuerlichen Wechsel des Subjekts der modernen Geschichte, nämlich den Aufstieg einer internationalen Klasse von freien Lohnarbeitern, die an die Stelle der die soziale Ungleichheit stetig steigernden, krisenträchtigen Marktwirtschaft so etwas wie eine egalitäre Assoziation freier Produzenten nach dem Muster der Pariser Kommune von 1871 setzen würde. Wie seine Vorgänger, die Smith, Ricardo, Proudhon und Sismondi, versuchte er, die wirtschaftliche Entwicklung der kapitalistischen Zentren und ihrer Kolonien zu begreifen. Was ihn von seinen Vorgängern unterschied, war, dass er deren Wirtschaftstheorien im Hinblick auf den von ihm antizipierten Subjektwechsel, also den möglichen revolutionären Übergang der gesellschaftlichen Macht an das internationale Proletariat, im Hinblick auf diesen Subjektwechsel einer gründlichen Revision unterzog. Das wichtigste Ergebnis seiner theoretischen Kritik, die mit der praktischen Hand in Hand ging, nämlich der Organisation und Inspiration der ersten Internationale und ihrer Vorläufer, das wichtigste Ergebnis also war die Klärung der Herkunft des Mehrwerts, die sogenannte Arbeitswerttheorie. Der Motor der kapitalistischen Entwicklung ist Marx zufolge die private Aneignung von unbezahlter Mehrarbeit, deren Resultat ein Mehrprodukt ist, das in Geldform reinvestiert, also in zusätzliches Kapital umgewandelt wird. Mit Karl Korsch können wir drei Formen der Marxischen Kritik unterscheiden. Korsch nennt das die immanente, die transzendentale und die transzendierende Kritik. Immanente Kritik bewegt sich im Rahmen der jeweiligen ökonomischen Theorie oder Philosophie, markiert die zutage liegenden ebenso wie die verdeckten Widersprüche der Argumentation, entwickelt sie und macht die Defizite des jeweiligen Systems kenntlich. Die transzendentale oder soziologische Kritik führt die immanenten Widersprüche und Defizite der Theorie auf die Struktur der Wirtschaftsgesellschaft zurück, an die die Theorie gebunden ist. Ich erwähnte bereits die vergebliche Suche des Aristoteles nach dem, was ganz unterschiedliche Waren vergleichbar macht. Die transzendente Kritik schließlich geht über den Rahmen der Ökonomie oder Philosophie hinaus und bezieht tragende Kategorien wie Kapital und Lohnarbeit oder Subjekt und Objekt auf die sozialen Klassen und Klassenkämpfe, die in ihnen ihren allgemeinen Ausdruck finden. Die Marxische Kritik der Mehrwerttheorien ermöglichte es ihm, das Geheimnis der modernen Tauschgesellschaft aufzudecken. Auch sie ist, ihm zufolge, eine Gesellschaft, die auf Ausbeutung, nämlich, wie er das nannte, Lohnsklaverei, beruht. Die Ökonomiekritik ergänzte er durch die sozialhistorische Rekonstruktion verschiedenartiger älterer Typen von Klassengesellschaften, die er mit der modernen kapitalistischen verglich. Auch diese sozialhistorisch fundierte Kritik dient dem Nachweis, dass es sich bei der bürgerlichen Gesellschaft keineswegs um die definitive Form der Vergesellschaftung handelt, mit der die Geschichte der gesellschaftlichen Metamorphosen endet. Wie frühere Assoziationsformen wird sie, Marx zufolge, über kurz oder lang an ihren Widersprüchen zugrunde gehen. Bei dieser Historisierung geht es Marx zum einen um die Rekonstruktion des Zustandekommens der modernen Gesellschaft, also um die sogenannte ursprüngliche Akkumulation, zum anderen um die Herausarbeitung des spezifischen Charakters von Struktur und Dynamik der kapitalistischen Wirtschaftsgesellschaft durch den Vergleich mit andersartigen europäischen und außereuropäischen Formationen, die entweder der Vergangenheit angehören, wie die antike oder feudale Gesellschaft oder wie die asiatische Produktionsweise in außereuropäischen Ländern noch mit dem europäischen Kapitalismus koexistierten. Aufschlussreiche Relikte früherer Produktionsweisen, wie die berühmte russische Genossenschaftsformen Mir und Obschina, haben sich zudem in Gesellschaften erhalten, die verspätet in den Prozess kapitalistischer Modernisierung eingetreten sind. Marx' Interesse galt zum einen der Vor- und Frühgeschichte, über die er Aufschluss vor allem durch Lewis H. Morgans 1877 erschienenes Werk Ancient Society gewann. Engels hat Marx Exzerpte aus Morgan dann für sein 1884 erschienenes berühmtes Buch über den Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates genutzt. Die von Marx in kritischer Absicht entwickelte vergleichende Typologie vorkapitalistischer Gesellschaften, die aus der Auflösung dieser Urgesellschaft entstanden, kann ich hier im Einzelnen nicht entwickeln. Soweit der erste Teil zur Frage, was ist überhaupt Kritik als Ideologiekritik und die spezifische marxische Fassung derselben, die parallel entwickelt wird als die Kritik der ökonomischen Theorien der Marx vorausliegenden 200 Jahre Bemühungen zu verstehen, was in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft der Fall ist und vorgeht. Und zum anderen in seiner unter dem Stichwort in der Marx-Rezeption Formationstheorie laufenden vergleichenden Typologie der bis dahin von Marx kenntlich gemachten verschiedenen Formen gesellschaftlicher Entwicklung. Wenn wir nun an eine der herrschenden Ideologien der Gegenwart herangehen und hier ins Auge fassen den scheinbar unsterblichen Antisemitismus und seine Derivat- oder Verallgemeinerungsformen, die unter dem Namen Xenophobie laufen, dann wollen wir uns zunächst verständigen, was überhaupt mit diesem Terminus Antisemitismus gemeint ist, gemeint sein kann. Den Kern, also den Terminus, hat Wilhelm Marr vor 140 Jahren geprägt in Deutschland. Der Kern dieses sogenannten Antisemitismus bildet das, was, wie mir scheint, sowohl Pinsker, einer der frühen zionistischen Autoren des 19. Jahrhunderts, als auch Tagiev, der sein Buch darüber vor etwa 20 Jahren veröffentlicht hat. Den Kern des Antisemitismus bildet beiden Autoren zufolge das, was sie Judophobie nennen, also die Angst vor Juden. Phobiker meiden bestimmte Objekte und Situationen, die bei ihnen Furcht und Abscheu auslösen. Zu Angstauslösern werden ihnen große Plätze, enge Räume oder bestimmte Tiere dadurch, dass sie den Neurotiker an etwas erinnern, das ihm unerträglich ist. Seine verpönten Begierden verzaubern ihm die Welt. Jeder freie Platz wird zum möglichen Schauplatz ersehnter und gefürchteter Preisgabe. Jedes Zimmer zum Ort möglicher Verführung und manche Tiere rufen Lust und Ekel, die Inversform der Lust in ihm wach. Die Phobie des Antisemiten aber gilt nicht Tieren, sondern Menschen. Sein Projektionsobjekt ist der Jude und er teilt diese Phobie mit ungezählten anderen seinesgleichen, weshalb sie weder ihm noch diesen anderen überhaupt als Phobie kenntlich wird. Die im 19. Jahrhundert Antisemitismus getaufte, angsterfüllt feindselige Reaktion auf jüdische Zeloten und Händler findet sich bereits bei vorchristlich-antiken Schriftstellern. Christlich motivierte Zwangstaufen und Pogrome gegen jüdische Gemeinden sind aus dem 5. Jahrhundert überliefert und mit dem ersten Kreuzzug begann dann eine lange Reihe von Plünderungs- und Vertreibungsexzessen. Auch nach der Ermordung eines Großteils der europäischen Juden durch die Nazis kam es vor allem auch in Polen noch zu Pogromen und in den Nachkriegsjahrzehnten fühlten sich Hunderttausende von Juden gedrängt, Russland und seine Satelliten zu verlassen. Die 1948 mit Unterstützung der USA und der UdSSR gegen den Widerstand der britischen Mandatsmacht in Palästina erfolgte kriegerische Staatsgründung Israels zog antisemitische Reaktionen in den arabischen Staaten nach sich, was eine neue Emigrationswelle aus diesen Ländern auslöste. Auch in Deutschland lebten nach einer von den Alliierten erzwungenen Latenz von 3 oder 4 Jahrzehnten antisemitische Reaktionen wieder auf. Es entwickelte sich das, was man einen Antisemitismus ohne Juden genannt hat. Das heißt, auch nichtjüdische Flüchtlinge und Migranten werden inzwischen ähnlich wie früher Juden diskriminiert und attackiert. Die Judophobie und ihre Derivatformen, das mag diese allzu grobe Skizze zeigen, sind demnach weder exklusiv an bestimmte Gesellschafts- oder Herrschaftsformen gebunden, noch haben wir es mit einem Defekt bestimmter Nationen, verursacht durch deren besondere Geschichte, zu tun. Und es handelt sich auch nicht nur um eine spezifisch christliche Konkurrenz- und Abwehrreaktion. Zwar variieren die ideologischen Rechtfertigungen für Judenhass und Judenmord, die Phobie selbst aber scheint so etwas wie eine historische Invariante zu sein. Doch auch als invariant erscheinende Institutionen sind Resultate der geschichtlichen Praxis, und das heißt, sie sind wenigstens im Prinzip auf- und ablösbar, sofern ihre Genese rekonstruiert und ihre Persistenz erklärt werden kann. Richten wir nun den Blick auf die aktuelle Form des Antisemitismus und des zur Xenophobie verallgemeinerten Antisemitismus im heutigen Deutschland. Auf die Wiedervereinigung der beiden deutschen Teilstaaten, die einander seit den 40er Jahren als Frontstaaten verschiedener Machtblöcke in feindlicher Koexistenz gegenübergestanden hatten, folgte in den 90er Jahren eine Welle von Brandanschlägen und Überfällen, die sich gegen Flüchtlinge und Einwanderer richteten und etwa 100 Menschen das Leben kosteten. Es war, als hätte die Wiederbefreundung der Bevölkerungen von DDR und BRD deren Toleranzreserven verbraucht. Die zumeist jugendlichen Schläger und Brandstifter wähnten denn auch, im Interesse der schweigenden Mehrheit zu handeln, als sie mit Blut und Feuer neue ethnische Grenzen im Inneren der ethnisch inhomogenen Bevölkerung einzuziehen suchten. Spät erst, im Jahr 2000, reagierte die damals sozialdemokratische Regierung und rief zum Aufstand der Anständigen. Doch die nun als rechtsextremistisch motiviert anerkannten Aktionen gegen Ausländer, Asylantenheime, Friedhöfe, Synagogen und Gedenkstätten gehörten fortan zum Alltag. Und in bestimmten ostdeutschen Städten reklamierten freie Kameradschaften No-Go-Areas, national befreite Zonen, in die sich kein Ausländer mehr hineintraute. Polizei, Geheimdienste und Strafverfolgungsinstanzen sahen dem Treiben mehr oder weniger passiv zu, weil sie ihren eigentlichen Gegner seit eh und je auf der politischen Linken, also in kommunistischen und sozialistischen Organisationen, in der Studentenprotestbewegung und ihren Ausläufern, den maoistischen Zwergparteien und der terroristischen RAF sahen, erwiesen sie sich bei der Beobachtung und Verfolgung rechter Gewalttäter als unwillig und unfähig. Aus diesem Schlummer, unsanft geweckt, wurden die deutsche Exekutive und Judikative, als im November 2011 die sogenannte Zwickauer Zelle des nationalsozialistischen Untergrunds aufflog. Eine rassistische Bande von Bankräubern und Killern, die im Laufe eines Jahrzehnts unter der Losung Taten statt Worte in verschiedenen Städten mindestens 9 willkürlich ausgewählte Ausländer, nämlich türkische und griechische Kleinhändler oder Kleinhändler türkischer und griechischer Herkunft, sowie eine Polizistin erschossen hatten. Als tatkräftiger Unterstützer dieser Gruppe wirkte neben anderen André E. ein 32-jähriger gelernter Maurer, der seine Weihnachtsgrüße gern mit Hakenkreuzen verzierte und als Inhaber einer Videoproduktionsfirma vermutlich auch für die comicartige Videodokumentation der NSU-Mordserie verantwortlich war. Von Eminger, der zu den Mitangeklagten im Prozess gegen Schäpe und Freunde gehört, ist im Übrigen bekannt, dass er früher der obskuren Weißen Bruderschaft Erzgebirge, einer Filiale der internationalen terroristischen Organisation Blood and Honor, angehörte und in der rechten Szene eine gewisse Bedeutung hatte, weshalb der Verfassungsschutz dreimal vergeblich versuchte, soweit wir das wissen, ihn als V-Mann anzuwerben. Die Bande, der Eminger angehörte, verließ sich jahrelang darauf, dass ihre Erschießungsaktionen, die in Teilen der deutschen Presse bezeichnenderweise Dönermorde genannt wurden, für sich selbst sprechen. Die Ermittlungsbehörden aber stellten sich blind und taub und tippten auf kriminelle Abrechnungen unter Migranten. Später ließen sie verlauten, es habe schließlich keine Bekennerschreiben gegeben und von sich aus hätten sie, die Ermittlungsbehörden, keinen Zusammenhang zwischen den Morden erkennen können, die alle mit ein und derselben Schusswaffe verübt worden waren. Schließlich half ihnen aber André E. doch noch mit einem Videobekenntnis auf die Sprünge. Zudem trägt er, ich zitiere, auf seinem Bauch zwei Wehrmachtspistolen eintätowiert, dazwischen einen zerplatzten Schädel und die Worte Die, Jew, die, stirb, Jude, stirb. Ich zitiere das nach einem Spiegelbericht, der im Februar 2012 erschienen ist. Judah verrecke, brüllten einst die SA-Leute und ihr Schlachtruf war sowohl ein Optativ als auch ein Kommando. Eminger liebt Tätowierungen und hat sich mit dem exterminatorisch-antisemitischen Programm derart identifiziert, dass er es sich, wenn auch in einer anglisierten Version, in die Haut stechen ließ. Er wurde so zu einer Art lebendem Plakat, wenn auch zu einem Verhüllten, das erst in der Untersuchungshaft entdeckt wurde. E. repräsentiert den mörderischen Judenhass, und zwar den verhohlenen, kaschierten der Nachkriegszeit. In den nationalsozialistischen Antisemitismus haben ihn vielleicht seine Großeltern eingewiesen, und später hat er die familiale Lektion sicher in seiner Peer Group sowie in alten und neuen Traktätchen bestätigt gefunden. Jedenfalls fand die judophobe Parole in ihm ihren Mann. Schon vor der Tätowierung war sie ihm auf den Leib geschrieben. In Kafkas Erzählung in der Strafkolonie aus dem Jahr 1914 werden Delinquenten, die gar nicht wissen, dass sie für irgendein Vergehen zum Tode verurteilt wurden, die von ihnen übertretenen Gebote mit einer Egge auf den Leib geschrieben. Sterbend versuchen sie, diese Wundenschrift zu entziffern. Das entsetzliche Ritual ist eine Erfindung, noch ein bisschen Kafka, des alten Kommandanten der Kolonie. Der diensthabende Offizier, der bei Kafka die Delinquenten aburteilt, in einem Lager spielt das Ganze, und der die Foltermaschine wartet und bedient, ist, wie es heißt, ein treuer Anhänger des alten Kommandanten des Straflagers und opfert sich schließlich selbst der Maschine, die sich dabei in ihre Teile zerlegt. Dem Reisenden und Erzähler, der die Kolonie besichtigt, wird am Ende auch das Grab des alten Kommandanten gezeigt. Unter einem Tisch verborgen findet sich bei Kafka eine kleine Steintafel mit der Aufschrift: Hier ruht der alte Kommandant, Seine Anhänger, die jetzt keinen Namen tragen dürfen, haben ihm das Grab gegraben und den Stein gesetzt. Es besteht eine Prophezeiung, dass der Kommandant nach einer bestimmten Anzahl von Jahren auferstehen und aus diesem Hause seine Anhänger zur Wiedereroberung der Kolonie führen wird. Glaubet und wartet. Soweit Kafka in der Strafkolonie vor 100 Jahren. E. Eminger ist als Delegierter der vorvorigen Generation zum Antisemitismus verurteilt und auch ihm ist das Gebot eines alten Kommandanten in die Haut geritzt. Würde man ihn fragen, warum denn die Juden umgebracht werden sollen, würde er vielleicht, wie der Offizier in der Strafkolonie, zitiere nochmal Kafka, abseits sehen, als rede er zu sich selbst und wolle den Fremden durch Erzählung dieser ihm selbstverständlichen Dinge nicht beschämen. Vielleicht aber würde er uns auch als Comic-Fan, der er ist, wortlos eine Formel präsentieren, in der ein Dollarzeichen mit Hammer und Sichel addiert wird und beide dann einem Davidstern gleichgesetzt werden. Dabei handelt es sich um die antisemitische Erklärung der politisch-ökonomischen Welt. Dekodiert besagt die Formel, dass Juden sowohl in den angelsächsischen Staaten wie in den kommunistischen Regie führen und im Rassenkampf von der Wall Street wie vom Kreml aus über Hos und Bes wie über Krieg und Frieden entscheiden. Das Dollarzeichen steht dabei für die Weltwährung und die stärkste kapitalistische Wirtschaft. Hammer und Sichel meinten das sowjetische Bündnis von Arbeitern und Bauern und bildeten das Staatswappen der UdSSR. Das Hexagramm schließlich avancierte in der Neuzeit zum anerkannten Symbol für die Judenheit und schließlich zum Staatswappen Israels. Während des Zweiten Weltkriegs zwangen die Nazis an ältere Aussonderungs- und Markierungspraktiken anknüpfend die Juden in ihrem Herrschaftsbereich zum Tragen eines gelben Sterns. Die Graffito-Formel ist sowohl Welt- als auch Kriegserklärung. Sie bezeichnet den Mehrfrontenkrieg der deutschen Großvätergeneration gegen die jüdisch-bolschewistische Sowjetunion, wie sie das nannten, seit 1941, gegen die angelsächsischen Plutokratien und überhaupt das Weltjudentum. Der Erfinder und der Reproduzent der Formel, der das Graffito nicht mit der Swastika unterzeichnete, die wir uns wohl hinzudenken müssen, weiß, dass es sich bei diesen drei Gegnern in Wahrheit um ein und denselben Feind handelte. Denn Geld regiert die Welt und neben und vor dem Davidstern galt in der christlichen Ikonografie lange Zeit der Geldsack als gemeinverständliches Symbol für Juden. Die Graffito-Gleichung proklamiert die Identität vermeintlicher Gegensätze. Sie belohnt den, dem sie einleuchtet, mit einer radikalen Vereinfachung der Komplexität unserer Welt, indem sie auf die Herrschaft des Geldes verweist, den gemeinsamen Nenner verfeindeter Lager, die verborgene Supermacht hinter allen Mächten. Bevor ich darauf eingehe, noch ein Wort zum Verhältnis von Judo und Xenophobie bei den Neonazis vom NSU. André E. trägt den Judenhass im Herzen und auf der Haut. Doch die Gruppe, deren Aktionen er unterstützte und in einem halbdokumentarischen Comic feierte, ermordete willkürlich, wie es heißt, ausgewählte nichtjüdische Kleinhändler. Menschen türkischer und griechischer Herkunft. Ihr Judenhass motivierte den NSU zu xenophoben Untaten. Phobien gelten nicht Individuen, sondern einem Genre. Bestimmten Personen nur, soweit sie diesem Genre zugeordnet werden. Auch der Judenhass gilt einer Kategorie, die im legendär überlieferten Bild des typischen Juden ihr Sinnbild hat. Wer in den Augen der Judophoben diesem Typus entspricht, also der Kategorie Jude subsumierbar scheint, auch wenn er nur, wie sie sagen, verjudet ist, wird zum Opfer von Diskriminierung oder Mord. Das Hassobjekt der Leute vom nationalsozialistischen Untergrund war austauschbar. Sie hassten Juden, doch ein Judenmord in Deutschland war für die Bande viel zu riskant. Die Morde an einzelnen Kleingewerbemigranten hingegen blieben weithin unbeachtet. Der Verdacht, sie seien von ihresgleichen umgebracht worden, wirkte beruhigend. So sehr, dass André E. schließlich beschloss, an die Öffentlichkeit zu gehen. Was aber haben Juden, Griechen und Türken gemein? Warum ließ sich der Hass der Nazis so leicht auf ein anderes, neues Objekt verschieben? Alle drei Opfergruppen sind in den Augen ihrer Feinde Zugewanderte, Nicht-Zugehörige, Menschen, die nicht nur hier zu Hause sind und deren Loyalität darum fragwürdig ist. Von den Volksgenossen unterscheiden sie sich mehr oder weniger durch Aussehen, Habitus, Tracht, Sprache, Sitte, Religion. Solche Besonderheit erleben Xenophobe als Provokation. Das Provozierende aber wollen sie um jeden Preis loswerden, sei es durch Internierung, Vertreibung oder Mord. Da das Provokante kein Einerlei, sondern eine Vielheit von Besonderem ist, bedarf es der vereinfachenden Abstraktion. André E. und seine Gesinnungsfreunde haben darum das, was sie gern aus der Welt schaffen wollen, das Andere, lateinisch alius, den Fremden, alienus, die Alternative, mit einer vagen Erinnerung an den vierten muslimischen Kalifen Ali verschmolzen und ihre Opfer dann einfach als die Alis bezeichnet. Fremdenfurcht und Fremdenhass gelten heute in erster Linie den muslimischen Zuwanderern und ihren Nachkommen, so wie sie in Europa jahrhundertelang vorwiegend der jüdischen Minderheit galten. Im Kreis der sozialen Phobien ist die Xenophobie die ältere und universellere Form. Die Judophobie ist ihr Spezialfall, der in Europa Epoche gemacht hat. Der destruktive Umgang mit Fremden ist hier jahrhundertelang im Umgang der christianisierten Mehrheitsbevölkerung mit jüdischen Minderheiten eingeübt worden. Darum nehmen sich die aktuelle Fremdenfeindlichkeit und die grassierende Islamophobie wie eine verallgemeinerte Judophobie aus. Die Migrantengruppe der Alis nimmt dabei die Stelle ein, an der einst die Kaste der jüdischen Wanderhändler und Geldverleiher stand. Darum wird ihr ein gleiches Schicksal angedroht. Mit Entsetzen scherztreibend hat das ein Frankfurter Graffito-Schreiber schon vor einem Vierteljahrhundert in Form einer Rätselfrage formuliert. Text: Türken und Juden, Doppelpunkt. Die einen haben es vor sich, die anderen hinter sich. Das Schmähliche ist, dass dies Rätsel in Deutschland keines ist, weil jeder sogleich weiß, was hier gemeint ist. Daran wird eine weitere Verwandtschaft der beiden potenziellen Opfergruppen deutlich. Sie sind den Xenophoben nur als Kategorie, als Typus präsent, als Karikatur und Gerücht. Die Individuen, die die Kategorie einfängt, zählen nicht. Man kann sie, wie eine berühmte Formulierung heißt, ohne Ansehen der Person attackieren und massakrieren. Wie ältere Wirtschaftsformen, auch der Wucher- und Abenteurerkapitalismus, nicht einfach verschwinden, sondern in den entwickelteren, also im Industrie- und Finanzkapitalismus, wenn auch modifiziert, fortleben, so überleben im kollektiven Gedächtnis alte Legenden und Bilder, mithilfe deren noch Menschen der Gegenwart versuchen, sich ihre soziale Welt verständlich zu machen. Wo Investition oder Nichtinvestition einzig von der erwartbaren Profitabilität des verfügbaren Kapitals abhängen, suchen sie nach Verantwortlichen und Schuldigen, guten oder bösen Vätern, Göttern und Dämonen. Personalisierung ist der Versuch, dem Wertgesetz, demzufolge sich der Wert von Menschen und Dingen danach bemisst, was sie auf den Markt bringen, etwas Konkretes entgegenzusetzen. Der Versuch schlägt fehl, weil die Personen, auf die rekurriert wird, nur Charaktermasken, wie das bei Marx heißt, Personifikationen von Verhältnissen sind. Der Menschenfreund sagt, nicht die Verhältnisse sind an unserer Misere schuld, sondern die Menschen, die diesen Verhältnissen unterliegen, weil sie sie dulden. Warum sie sie dulden, kann er nicht angeben. Der Judophobe glaubt es besser zu wissen. Der Antisemitismus stellt ihm ein Dispositiv zur Verfügung, einen kulturellen oder subkulturellen Code, der sich in der Kette vieler Generationen auskristallisiert hat, die sich gegen eine allzu strenge, sie überfordernde Vaterreligion und gegen den Übergang von der Natural- in die Geld- und Renditenwirtschaft sträubten. Das Dispositiv liefert ihm eine Weltanschauung, nämlich eine einfache Erklärung für seine Misere. Zugleich stellt es ihm eine Matrix zur Strukturierung und Ausrichtung seiner Affekte zur Verfügung. Es exkulpiert und nobilitiert ihn und seinesgleichen, indem es die vermeintlich wahren Schuldigen benennt und ihn zu deren Bestrafung ermächtigt. Schuld sind die Fremden, die an anderes glauben und anderes praktizieren, die Artisten der Abstraktion, die Geld und Geist monopolisiert haben. Durch Adoption des Dispositivs, durch Konversion gewinnt er zudem Anschluss an die informelle, verschwiegene Aberglaubensgemeinschaft der Antisemiten, eine zerstreute Masse, die sich gern zum Pogrom zusammenrottet, sofern sie die staatliche Exekutive und die schweigende Mehrheit hinter sich weiß. Für ich-schwache, autoritäre Charaktere, die intellektuell der Komplexität der modernen Gesellschaft nicht gewachsen und darum süchtig nach Komplexitätsreduktion sind, die sich und ihresgleichen durch alles, was sie als fremdartig empfinden, was anders ist und solches Anderssein auch behauptet, zutiefst irritiert, ja, provoziert fühlen. Für sie ist das antisemitische Dispositiv ein verführerisches Angebot. Seine Adoption besiegelt ihre Erfahrungsunwilligkeit und macht sie zu closed minds. So werden sie tauglich für die counterphobic action, den lebenslangen Kampf gegen die Juden und die Fremden, gegen alles Jüdische und andere, gegen Fremdkörper und Störenfriede in der ersehnten homogenen Gemeinschaft der Juden und fremdenfeindlichen Genossen. Da der Wahn, es gebe eine geheime Macht hinter allen Mächten, die einer bestimmten ethnisch-religiösen Gruppe zugefallen sei, stets wieder mit der Realität kollidiert, bedarf es der beständigen Befestigung dieses Wahns. Mit dem Verleugnungsaufwand, den der Antisemit leisten muss, nimmt seine Erfahrungsfähigkeit ab, nimmt seine soziale Blindheit zu. Der Wahn ruft nach Bestätigung. Er muss sozialisiert werden. Darum gehen alle Antisemiten auf Mission aus. Sie sind zwanghafte Proselytenmacher. Sie wittern Verwandtes, antisemitische Gefühle und Überzeugungen auch bei anderen. Bei denen suchen sie Anklang zu finden. Ständig treiben sie antisemitische Propaganda. Ob das unverhohlen oder eher kodiert erfolgt, hängt von den Umständen, vom politisch-moralischen Klima ab. Ist die offen antisemitische Äußerung etwa im Witz zulasten der Juden verpönt, wie in den alliierten Besatzungszonen im Nachkriegsdeutschland, dann wird der Witz zum Flüsterwitz, mit dem sich Gleichgesinnte ihrer Gesinnung versichern. Ich komme zum Schluss. Solange die Herrschaft versteinerter Verhältnisse über die lebenden Menschen nicht gebrochen ist, solange das Gefälle zwischen Arm und Reich, national wie international, so groß ist wie in den heute bestehenden Klassengesellschaften, solange ein Fünftel der Menschheit in irdischen Paradiesen, ein anderes aber in der irdischen Hölle lebt, solange also, wie man das einfach formulieren kann, der Kampf um Selbsterhaltung und um ein Quäntchen guten Lebens tobt, wird es das Bedürfnis nach realer oder imaginärer Privilegierung und sein Kompliment, das Bedürfnis nach sozialer Exklusion geben. Solange wird auch das judo-alterophobe Dispositiv so attraktiv bleiben wie eine Droge. Es lässt kritisch sich auflösen, indem man seine Genealogie rekonstruiert. Das ist eine Aufgabe zuerst der Sozialwissenschaft, der Ideologiekritik, dann eine der politischen Pädagogik, die die gewonnene Einsicht popularisiert. Doch dabei handelt es sich um eine Jahrhundertaufgabe. Heute und morgen müssen die Antisemiten und Xenophoben politisch bekämpft werden, indem man ihre Slogans und Programme öffentlich angreift und ihre Unsinnigkeit und Gewaltträchtigkeit überführt. Sie selbst sind weitgehend erfahrungs- und argumentationsresistent. Darum geht es bei der anti-antisemitischen Argumentation vor allem um die Hörer und Zuschauer, um die Dritten, um das Publikum, das die Xenophoben für ihren stummen Bundesgenossen halten. Vor diesem Publikum muss man die xenophoben Parteien und Gruppierungen diskreditieren. Und es ist selbstverständlich, dass die xenophoben Banden entwaffnet und aufgelöst werden müssen. Und wenn die staatliche Exekutive, wie im Fall des NSU, versagt, dann muss man den Teil der Öffentlichkeit mobilisieren, der versteht, worum es geht, und über ihn Legislative, Exekutive und Judikative, solange das möglich ist, zur Intervention zwingen. Ich danke Ihnen. Also ich versuche mal, das kurz zu beantworten. Nach meiner Vorstellung ist das, was wir als Xenophobie, also Fremdenfurcht, Angst vor Fremden meinen, die allgemeinere Form, von der die Judophobie eine spezielle, im Abendland eingeschliffene, in Europa eingeschliffene, also ich Abendland Europa sage, seit 1000 Jahren, also seit dem ersten Kreuzzug, seit 1096, ist nämlich interessant, dass auch die antijüdischen Ausschreitungen, um das mal so zu umschreiben, die wir unter anderem aus der Spätantike kennen, dann ungefähr, soweit die Überlieferung uns das an die Hand gibt, für 500 Jahre aussetzen. Also der Antisemitismus hat Gezeiten, wie übrigens auch die Verwendung von Folter. Auch hier gibt es eine Pause zwischen dem Untergang der antiken Großreiche, vor allem des Römischen, und dem Wiedereinsetzen in der Zeit etwa der Städtegründung oder einfacher gesagt des ersten Kreuzzuges. Nun, wenn man das so fasst, dann ist ganz klar, dass es spezifische Exklusionsformen gibt, die aber alle dem Motiv der Stereotypisierung folgen. Also was am Beispiel dieser NSU-Gruppe mit Händen zu greifen ist, dass die Stereotypisierung der ausgeschlossenen, zur Verfolgung, zum Totschlag, zum Mord freigegebenen Gruppe, das ist zum Beispiel das, was die allgemeinere Form und die spezielle Form miteinander verbindet. Der Kern auch des Antisemitismus ist die Stereotypisierung oder das, was man auch jetzt freudianisch, psychoanalytisch sprechen kann, ansprechen kann als falsche oder pathische Projektion. Das ist beinahe dasselbe. Ich sage nicht, das kommt aus einer anderen Theoriesprache. Ich habe ganz zu Anfang etwas gesagt über unsere Möglichkeiten beim Vergleichen. Wenn wir A und B vergleichen, das Aristoteles-Problem, das Marx-Problem unser Problem, wenn wir Antisemitismus und Xenophobie vergleichen und etwa zu dem Schluss kommen, dass das Letztere die allgemeinere Form ist, die sozusagen in dem Augenblick, wo die Nazis einen Großteil der europäischen Juden umgebracht haben, wird die allgemeinere Fassung, die auch dem Antisemitismus zugrunde liegt, wieder aktualisiert. Und jetzt in einer veränderten Situation mit Einwanderung, unter anderem aus muslimischen Ländern, zu der allgemeinen Form gebracht, aber die Energien, die in das antisemitische Stereotyp geflossen sind, lassen sich jetzt mobilisieren in das Neue, also zum Beispiel das antimuslimische Stereotyp. Ein ähnliches Problem besteht ja daraus, dass der vielberufene arabische Antisemitismus, der, soweit man das rekonstruieren kann, im Gefolge der Kolonialisierung etwa des Maghreb, aber auch Südostasiens, ausgewandert ist. Solche Kulturgüter sind transportabel, so wie Waffen, Handelsgüter, Nahrungsmittel, Trachten, Sitten, wie die Religionen wandern, unter Umständen um den ganzen Erdball, so wandern auch solche Dispositive. Wir könnten als einen weiteren Vergleich ja heranziehen das antiziganistische oder das sich gegen die Zigeuner altertümlich gesprochen, die Roma, Sinti und verwandte Gruppen richtende Exklusionsprogramm. Also im Kern, wenn Sie fragen, was ist denn nun das Vergleichbare, glaube ich, und der Fall André Eminger und seine Gruppe ist dafür für mich ein schlagendes Beispiel für dass die Ausweitung des Exklusionsmotivs und der Stereotypisierung auf andere Gruppen. Und im Licht dieser jüngsten Erfahrung wird auch deutlich, dass, sage ich jetzt mal, der Antisemitismus möglicherweise tatsächlich nur der Spezialfall einer allgemeineren Tendenz ist. Dann ist noch interessant, vorhin haben wir das im Gespräch schon mit den Veranstaltern kurz berührt, dass die Frage, ich glaube, das ist voriges Mal hier diskutiert worden, mit Herrn Schweppenhäuser, handelt es sich bei der Xenophobie, sagen wir jetzt, um eine Ideologie oder um einen Wahn? So ist mir jedenfalls referiert worden. Ich glaube nicht, dass man das reinlich gegeneinander abgrenzen kann. Wenn man sagt, diese Stereotypisierung ist etwas Wahnhaftes, nämlich die pathische Projektion ist dafür charakteristisch, dann wird man ja sagen müssen, so ich habe das versucht im Schlusspassus in diese Richtung zu zeigen zumindest, wenn dieses Exklusionsbedürfnis eines ist, das jetzt ganz allgemein gesprochen Mangelgesellschaften eigen ist, dann handelt es sich bei dieser Wahnbildung um eine immer wiederkehrende, ja, fast möchte man sagen, um eine notwendige Form der Wahnbildung in Klassengesellschaften. Und Sie kennen die Marx'sche Definition von Ideologie. Es handelt sich dabei um ein gesellschaftlich notwendig falsches Bewusstsein. Ja? Ich weiß nicht, wie die Reihenfolge ist. Ich habe Sie gesehen und dann Sie. Ja? Ah, Sie helfen mir, gut. Also es gibt verschiedene empirische Untersuchungen über jugendliche Nazis, die ich gerade vor Augen habe. Er stammt vom Andreas Klerner, ist gemacht worden vor 12 Jahren etwa, vielleicht vor 14 Jahren. Der hatte die Möglichkeit, in bestimmten ostdeutschen Städten Interviews zu machen, also lange offene Interviews, und zwar mit der hier interessierenden Gruppe. Was bringt einen 20-Jährigen aus Weimar oder Dessau, was bringt ein 25-Jähriger aus Jena dazu, zu Wallfahrten, zu dem Grab von Rudolf Hess mitzufahren, Sonnwendfeiern zu machen und den jeweils aktuellen Ideologen von NPD und Umkreis zu folgen, sie als ihre Lehrer zu akzeptieren. Die Antwort die dabei, die waren alle sehr gesprächsbereit, die waren froh, dass sie endlich mal zu Wort kamen und haben auch gar nicht lange gefragt, was wird daraus, und wenn ihnen gesagt wurde, ja, das wird also eine sozialwissenschaftliche Untersuchung, wir haben Interesse daran, eure Weltanschauung einmal etwas genauer kennenzulernen, da waren die heilfroh und haben also frei von der Leber weg gesprochen. Diese Gruppe, 20- bis 25-Jährige, unterm Strich kann man Folgendes sagen. Sie rechnen mit einer sich verschärfenden Krise der bestehenden deutschen Gesellschaft. Internationaler Kontext ist dabei nicht so wichtig. Und ihr Ideal ist die Wiederherstellung eines Staates, in dem für alle Volksgenossen, aber nur für diese, umfassend gesorgt wird. Also sie wollen einen Sozialstaat, wie er im Dritten Reich, sogenannten, realisiert war und wie sie ihn auch noch kennen aus den Erzählungen ihrer Eltern aus der vormaligen DDR, rekonstruieren. Ohne Holocaust und ohne Krieg, wenn möglich. Exklusiv für ihre Gruppe, also für die richtigen, echten Deutschen. Das ist das Programm. Und der Hinweis darauf, das sei ein gewaltförmiges Programm, weil das die massenhafte Austreibung aller Nicht-Deutschen aus dem deutschen Staatsgebiet implizieren würde, prallt an ihnen ab wie Wasser an einer Pelerine. Also das interessiert sie überhaupt nicht. Und das macht die Gefährlichkeit dieser Gruppen und der von ihnen Verführten aus. Nun, mit dem berühmten Versagen der Linken. Wenn wir Linke mal einen Moment ersetzen durch Arbeiterbewegung und deren Ausläufer, dann ist ja das Verschwinden einer linken Utopie nicht eine Sache, die irgendwie seit eh und je besteht, sondern die Arbeiterbewegungsorganisationen, speziell die europäischen, sind zerschroten worden durch die beiden totalitären Diktaturen. Hitler wollte und seine Ideologen das Programm von 1789 rückgängig machen. Im Wege war in seiner Sprache der jüdische Bolschewismus. Die organisierte Arbeiterbewegung war das auserwählte Opfer der Nazis. Und diese Arbeiterbewegung ist als organisierte, marxistisch beeinflusste nach 1945 niemals mehr in Deutschland und auch in anderen Ländern, im deutschen Beispiel folgend, zu der Form aufgelaufen, die sie vor 1914 oder in der sogenannten Zwischenkriegszeit in Europa gehabt hat. Wir alle, wie wir hier in dem Hörsaal sitzen, kennen diese Form organisierter Arbeiterbewegung, reformistisch oder revolutionär, anarchistisch oder marxistisch, nur noch vom Hörensagen, aus Büchern und aus Filmaufnahmen. Das besagt, das Verschwinden, was Sie das ausgedrückt haben, nicht der linken Utopie. Der Sozialismus ist für mindestens eine Generation noch, denke ich mal, durch das Schreckensbeispiel des stalinistischen Russland, Nordkoreas und das wenig erfreuliche Beispiel von Fidel Castro diskreditiert. Von diesem Schlag wird sich die Linke so bald nicht wieder erholen. Was wir kennen, ist etwas anderes, nämlich der antikapitalistische Protest kleiner Gruppen von klaren Minderheiten. Das sind Sedimente und Relikte der alten Arbeiterbewegung, deren Hinterlassenschaft ideologisch immer dünner und personell immer minoritärer wird, ergänzt durch das Aufgischten von intellektuellen Protestbewegungen von 1968 bis Occupy und zurück. Und das ist der Stand der Dinge. In dieser Linken werden sehr wohl, wenn Sie das die linke Presse lesen, also die apokryphe Presse, nicht die 100 linkssozialistisch, quasi kommunistischen Zeitschriften, die es in Westeuropa gibt, die man über Internet oder auch in ausgewählten Buchhandlungen natürlich bekommen kann, da ist an Programmatiken kein Mangel. Woran es mangelt, sind Organisationen, die diese Programmatiken in eine Sprache übersetzen, die an die Tagesbedürfnisse verelendender Bevölkerung, arbeitsloser Bevölkerungsteile, unzufriedener Mittelklasse-Leute anknüpft. Solche Organisationen haben wir nicht oder sie sind dazu nicht in der Lage, die Programmatiken umzusetzen in Tagesprogramme oder Übergangsprogramme, wie man das nennen kann, nicht? Also wir haben, um das einfach zusammenzufassen, eine außerordentlich tiefgehende Krise des kapitalistischen Weltsystems, deren Ende nicht absehbar ist. Wir haben eine unaufhörliche Kette auf der Gegenseite von Revolten, meist in Peripherieländern, aber auch eine wachsende Streikbewegung in den kapitalistischen Zentren. Und wir sehen keine Kraft, die in der Lage wäre, heute oder auch morgen eine antikapitalistische Restrukturierung der bestehenden kapitalistischen Zentren erfolgreich in die Wege zu leiten. Das ist ein Erbe, da haben Sie ganz recht, der Niederlagengeschichte der organisierten Linken. Und davon profitiert wie immer die Rechte. Nicht? Das können wir sehen seit den Zeiten der Weimarer Republik, wobei die große Differenz ist, dass Nazis und Kommunisten, Sozialisten ungefähr gleich viele Wähler gehabt haben und die Antinazis ungleich besser organisiert waren als die Nazis. Aber wie Sie wissen, hat das nicht dazu verholfen, die Weimarer Republik am Leben zu halten oder weiterzuentwickeln, sondern die Konterrevolution, die sich stützen konnte auf die Powers that be, sprich in der damaligen Zeit die deutsche Schwerindustrie und die Reichswehr und den Greisen Hindenburg als Präsidenten obendrauf, hat mithilfe der braunen Bataillone über die Arbeiterbewegung gesiegt und sie zerschlagen. Also Sie sehen, ich greife Ihr Argument auf, aber versuche das ein bisschen zu füllen, erklärend zu füllen.